Alter, komm mal klar. Chill nur mit den Leuten von DSK. Pack deine Sachen ein und dann ab ins Pop. Yo, Danger besorgt schon mal den Sohn. Ich mache die ganzen Schlampen klar, weil wir auf die ganzen feuchten Fotzen abfahren. Aha. R1 und DRZ, die Exclusive Rapper sind weg. Ja, zu uns bei euch und wir rappen Shit 2006 in diesem Album. Hier kill ich her. R1 und DRZ, die Exclusive Rapper sind weg. Ja, zu uns bei euch in diesem Album. Hier kill ich. In diesem Album, ja, rappen wir chillig. Ich hab dich in den Boden gestampft und dann hab ich dich verbrannt. Exclusive Rapper R1 und DRZ machen Chiller. Schlacke dein Gesicht, die sind schmerzvoll und sie killen dich. Ja, meine Beats sind wie ein Punch.